Kapital 21. Als sich Rainer und Caroline verabschiedeten, um ins Bett zu gehen, sagte er ihnen, er wolle noch ein paar E-Mails checken und noch etwas arbeiten. Als sie gegangen waren, schaute er aufgeregt, ob ihn Luan geschrieben hatte. Er hatte ihn auf der Seite für Schule und bi-interessierte Männer kennengelernt, die ihm Rainer empfohlen hatte. Sie hatten ausgemacht, dass sie sich, wen möglich, heute treffen könnten. Er sah auf die Uhr. Es war 9:30 ins. Er ging auf sein Profil und meldete sich an. Da war eine Nachricht und er war gerade sogar noch online. Er las erst die Nachricht. Hallo Carsten, ich freue mich, dass du dich treffen willst. Ich hätte den ganzen Tag Zeit. Schreib mir einfach, wenn du soweit bist. Ich habe auf dem Handy eine App der Seite. Ich bin in der Nähe der Adresse, die du mir nanntest, auf einer Party. Wenn ich da früher weg kann, um mit dir Spaß zu haben, würde ich mich das freuen. Carsten spürte bei dem Bild, das er ihm mitgeschickt hatte, wie sich sein Schwanz rührte. Luan war ein großer, gut bestückter, dunkelhäutiger Mann. Es erklang ein kurzes Ping und er sah, dass ihn Luan direkt noch eine Nachricht geschrieben hatte. Hi, kann ich kommen? Zu der Nachricht hatte er ein zwinkerndes Smiley geschickt. Klar, klare zweideutige Anspielung. Carsten klickte in das Eingabe, failed, und tippte eine Antwort. Hallo Luan, ja, du kannst kommen, gerne auch in mir, Zwinker-Smiley. Die Adresse hast du ja schon, klingel aber bitte nicht, ich sitze hinten auf der Teer. Asse, du kannst einfach um das Haus herumgehen. Es kam eine Antwort, dass er auf dem Weg sei. Carsten sah dich das Bild nochmal genauer an. Dann sah er sich die Daten des Profils an. Luan war wirklich gut bestückt, mit seinen fast 30 Zentimetern. Er selbst musste sich natürlich auch nicht verstecken. Immerhin hatte er auch 30 Zentimeter. Kaum hatte er sich mit einem Graswein auf die Terrasse gesetzt, schon kam Luan zögerlich um die Ecke. Er trug kurze Shorts und ein Hawaii-Hemd. Ein Hawaii-Hemd, das offen war. Darunter sah man nur seine gut gebaute Muskeln. Ein Shirt oder so trug er nicht. Carsten stand auf. Luan war größer als er. Sie gaben einander die Hand und setzten sich. Luan erzählte, dass er etwas Angst hatte, dass man ihn eine Falle stellen wollte. So in dem Sinne, dass man ihn hinstellen wollte, als hätte die Hütte ausgeräumt. Carsten sah ihm an, dass er das ernst meinte. Sie unterhielten sich und Luan streichelte nach einer Weile seine Hose. Carsten selbst hatte wegen der Hitze, die sogar nachts herrschte, nur Boxershorts und ein Unterhemd an. Die Shorts waren ihm sogar etwas zu lein und sein Eichel begann an seinem Bein herauszuschauen, als er größer wurde. Luan sah ihn an und lächelte. Sie gingen nach drin und Luan fragte, ob er alleine sei. Nein, meine Ex-Frau und ihr Freund ist auch hier, allerdings schlafen die wohl beide schon. Als er sich umdrehte, stand Luan direkt vor ihm und hob sein Unterhemd an. Er hob die Arme, damit er es leichter hatte. Als sein es auf den Boden fiel, fing Luan an, an seinen Brustwarzen zu saugen und wanderte mit leichten Küssen langsam zu seinen Shorts. Luan sah zu ihm auf. Das ist doch sicher eng, oder? Er grinste. Ich hatte gehofft, dass du ihn befreist. Es wird jede Sekunde enger. Luan streifte ihm langsam die Hose herunter und als der Butt seine Shorts über die mit Lerweil, Pralle und feuchte Eichel rutschte, stöhnte Carsten. Carstens Glied machte eine schwungvolle Bewegung, als es nicht mehr durch die Spannung der Hose gehalten wurde. Als Luan die Shorts fallen ließ und aufstand, streifte ihm Carsten das Hemd von den Hultern und machte es wie auch schon bei Luan bei ihm. Luans Hose spannte, nicht so wie seine, aber er sah jetzt schon, wie das noch unter dem Stoff versteckte Glied sich spannte und der Stoff ausbeulte. Carsten öffnete den Knoten und streifte langsam die Hosen ab. Während er sich nach unten zog, kam der Schaft nach und nach in Sicht und Carsten sah beeindruckt zu, wie die Hoden und der Penis zum Vorschein kamen. Die Hoden endeten, aber das Glied war erst halb zu sehen. Als er an die Eichel kam und den Stoff gar abstreifte, konnte er nicht anders, als mit einer Hand nach dem gewaltigen Schwanz zu greifen und die Eichel in den Mund zu nehmen. Sie war so groß, dass er sich schwer tat und sie kaum in seinen Mund bekam. Luan stöhnte, während Carsten mit der Zunge über seine Eichel str eifte und ihn dabei leicht auf- und abbewegte. Luan war beschnitten und Carsten konnte leicht mit der Zunge um die Eichel fahren. Nach einer Weile machte Luan ein erregtes Geräusch und kniete sich hin. Carsten, aufgeregt, drehte sich um und stellte sich ihm zur Verfügung. Luan sah ihn an, dann sah er auf den vor ihm schwebenden Arsch. Er nahm eine Hand und schon die Backen ein wenig auseinander, sodass er leichter in ihn dringen konnte. Carsten machte sich bereit, ihn in sich zu spüren, aber er spürte ihn nicht. Er sah ihn an und Luan schaute auf den Türbogen vor ihm. Er folgte seinem Blick. Rainer stand völlig nackt vor ihnen. Carsten spürte, wie bei seinem Anblick sein Schwanz zuckte und sah, wie Rainers Glied eine ähnliche Bewegung machte. Dann grinste Rainer sie an. Carsten wusste, dass Rainer genau solche Szenen liebte, wie man aus seinen Büchern sehen konnte. Rainer griff nach seinem Schwanz und kam wichsend auf Carsten zu. Vor ihm ging er leicht in die Knie und wichste dabei weiter. Carsten verstand und hoffte, dass Lou an nichts dagegen hatte. Carsten öffnete den Mund und kurz darauf schmeckte er Rainer in ihm. Er saugte, während Rainer sich dabei selbst wichste. Nach einem Moment spürte er, wie Luans gewaltige Eichel vor seiner Öffnung war und sich langsam in ihn schob. K. Risten stöhnte. Er war so unfassbar groß. Luan schob sich weiter in ihn und er spürte, wie sich die Eichel einen Weg durch seinen Arsch bannte. Als Luan an seiner Prostata vorbeikam. Tag. Checkpoint. Tag. Hallöchen. Servus. Als Luan an seiner Prostata vorbeikam, spürte er seinen Schwanz deutlicher als je vorher. Und er schob sich noch weiter in ihn. Wo hörte dieser enorme, geile Schwanz nur auf? Er spürte, wie Luans Hoden gegen seinen Arsch schwangen. Luan musste ganz in ihm sein. Carsten stöhnte und konnte nicht glauben, wie groß und geil sich der Schwanz in ihm anfühlte. Luan fing an, sich vor ihm zu bewegen und er spürte, wie der Mann sich in ihm vor und zurück bewegte. Carsten öffnete den Mund und Rainer nahm seinen Schwanz heraus. Herr hatte sich im Schneidersitz vor Carsten gesetzt und wichste kehrend. Carsten hart stöhnend spürte, wie Luan im Meer schneller wurde. Nach einem Moment spürte er etwas an seinem Schwanz und merkte, dass genau unter seinem Gesicht Rainers harter Schwanz war. Er spürte, wie eine Zunge an seiner Eichel und Hände an seinem Hoden spielten. Luan stöhnte, wurde lauter. Carsten tönte und spürte, dass Luan sich in ihm zu verkrampfen begann. Er wusste nur zu gut, was das heißen würde. Rainer saugte immer noch an seinen Hoden und er senkte seinen Kopf nun auch auf Rainers Schwanz, der genau vor seinem Gesicht war. Er konnte gerade ein paar Rwix-Bewegungen machen, als er spürte, wie Luan tief in ihn abspritzte und sein Glied in ihm pulsierte. Eine enorme Ladung spritzte in ihn ab und als Zuhan sich aus ihm herauszog, spürte er, wie auch er abspritzte. Rainer stöhnte. Als Luan ganz aus ihm heraus war, spürte er, wie eine zweite Ladung über seinen Arsch und seine Eier spritzte. Gleichzeitig eine Ladung aus seinem eigenen über Rainers Gesicht spritzte. Luan stöhnte, als er seine letzte Ladung über Carstens Hoden und Rainer, der darunter lag, spritzte. Carsten spritzte die letzten Tripfen mit solcher Wicht, dass er sie auf Rainers Bauch traf. Rainer, der nun über und über mit dem Sperma zweier Memmer war, griff sich mit einer Hand an den Schwanz und bewegte sich schneller, sodass er kurz nach den beiden Männern, Karr, Sten in den Mund und ins Gesicht spritzte. Luan setzte sich hinter Carsten auf den Boden und Carsten, der es ihm und Rainer, der sich auf gerade wieder hinsetzte, gleich tun wollte, spürte, wie wund er war. Rainer und Luan grinsten, als kennen sie beide diese Reaktion nur zu gut. Bei Luan schien ihm das auch verständlich zu sein. Aber bei Rainer wunderte er sich. Hallo Luan, lange nicht gesehen. Wie ich sehe, bist du immer noch scharf auf Männer, die noch nie einen deiner... die noch nie einen deiner Größe in sich hatten. Luan grinste Rainer frech an. Und du rummelst immer noch alles, was nicht bei drei vor den Schwanz eingezogen hat? Die beiden lachten und Carsten sah verwirrt von einem zum anderen. Warum hast du denn nicht gesagt, dass du auf der Insel bist? Sorry, hat sich nicht ergeben. Immerhin bin ich als Gast hier. Luan sah zu Carsten. Ich glaube, wir sollten erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Carsten sieht verwirrt aus. Rainer nickte.